In der DVRK wurde das neue Jahr Suze 106/2017 feierlich begrüßt. Am 1. Januar besuchten die Angehörigen der Volksarmee, Werktätigen aller Kreise und Schichten, Jugendlichen und Studenten, den Sonnenpalast Gumsusan, heilige Stätte von Suze, wo die großen Staatsführer Koreas, Kim Il-sung und Kim Jong-il, in Antlitz wie zu ihren Lebzeiten aufgebahrt sind und erwiesen ihnen ihre Hochachtung. Im Park auf dem Platz vor dem Palast verneigten sie sich vor den Sonnenporträts der Staatsführer. In Pyongyang und allen anderen Provinzen gab es festliche künstlerische Darbietungen, darunter im Theater Moranbong das Konzert des staatlichen Symphonieorchesters und im Künstlertheater Ponghwa die Tanzsuite des staatlichen Folklore-Ensembles unter dem Motto »Mein goldenes Land«. Die Neujahrskonzerte der Schulkinder fanden in allen Bezirken statt, darunter im Großtheater Hamhung, im Künstlertheater Südhanghae und im Schülerpalast 400 Kilometer langer Weg zum Lernen. In verschiedenen Orten der Hauptstadt Pyongyang, wie den Kim Il-sung Platz und in den Städten Hamhung, Gangge, Sariwon und Kaesong, trieben die Schulkinder die folkloristischen Spiele, was die Stimmung des Feiertages weit erhöhte. Die gastronomischen Einrichtungen wie die Restaurants Ongyu und Songyu in Pyongyang, das Restaurant Sinhung in Hamhung wimmelten von vielen Gästen. Die werktätigen Studenten und Schüler besuchten ihre Lehrer, Eltern, Nachbarn, Verwandten und Freunde und tauschten miteinander Neujahrsgrüße aus.